With the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback, California. The final snap of Super Bowl 45. The Green Bay Packers have won the Super Bowl. The Lombardi Trophy is coming home. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Packers Talk Germany, diesmal mit der 16. Folge, Woche 9. Wir spielen diese Woche bei den Patriots. Diese Woche dabei mal ein neues Gesicht bzw. eine neue Stimme bei uns von den Packers Germany, Marco. Ja, moin, hi. Der Max ist auch mal wieder mit dabei. Servus. Und ich, Nick, bin dabei und diese Woche haben wir mal was Besonderes für während der Saison. Und zwar haben wir uns einen Patriots-Fan in die Runde eingeladen. Hallo Lukas. Hallo zusammen. Genau, und Marco hat schon angedeutet, wie gesagt, wir spielen gegen die Patriots diese Woche, aber das kommt alles später noch. Und zwar fangen wir erstmal an, so ein bisschen auf das Spiel gegen die LA Rams zurückzublicken. Ja, wir fangen mal mit dem an, was richtig geil war, größtenteils, und das war die Defense. Besonders hervorzuheben, 2 Sacks von Kenny Clark, ein richtig starker Jair Alexander und allgemein eine echt gute Teamleistung von allen zusammen. Also kann man schon sagen, die Rams so unter Druck zu setzen, Todd Gurley so aus dem Spiel zu nehmen. Und ich glaube, insgesamt haben wir 5 Sacks gesammelt, was schon gegen die Offense eine sehr, sehr beeindruckende Leistung ist. Hauptproblem wird später noch interessant, wenn wir dann ein bisschen länger über die Safeties reden, war, dass Whitehead teilweise nicht ganz mitgekommen ist. Dafür hat Bryce kein einziges Coverage-Mismatch gehabt diese Woche. Was aber vor allem daran lag, dass ein Jair Alexander Brandon Cooks, den Speedster-Receiver von den Rams, einfach nahezu komplett aus dem Spiel genommen hat. Wurde 8-mal angeworfen, hat davon nur 3-mal den Ball fangen können. Für zugegeben 74 Yards, was nicht wenig ist. Aber wenn man da so an den einen Catch denkt, den er einen halben Zentimeter über dem Boden aufsammelt, war das schon eine echt gute Leistung. Was denkt ihr? Gibt's noch was zu ergänzen zur Defense? Ich würde noch was ergänzen. Jermaine Whitehead, und zwar der hat wirklich kein gutes Spiel gehabt. Allerdings war es trotzdem noch eigentlich keine schlechte Maßnahme von den Coaches. Und zwar haben sie sich vor allem im Spiel gegen die Vikings angeguckt, weil die hatten öfter mal ein Mismatch, einen Receiver gegen einen Linebacker. Haben die Rams das Mismatch gehabt. Und da haben die Packers sich entschieden, dann stellen wir halt lieber einen Safety mehr auf, der sich dann darum kümmert. Whitehead hat es natürlich nicht, dann wirklich, also wirklich kein gutes Spiel gehabt, hat zwar 5 Tackles gehabt, aber trotzdem kein gutes Spiel. Und wenn er persönlich ein richtig gutes Spiel gehabt hätte, dann hätte das Spiel auch nochmal anders ausgehen können. Aber generell war es natürlich eine super Leistung von der Defense. Blake Martinez wollte ich noch erwähnen, der hat auch wieder 7 Tackles gehabt alleine und 5 Assisted und 1 Sack für 10 Yards Verlust. Und Clay Matthews hatte auch wieder, muss man eigentlich sagen, ein super Spiel. Wobei man bei Clay Matthews dazu ja sagen muss, dass der Sack von Clay Matthews definitiv ein Coverage-Sack war. Also da hatte Goff den Ball so lange in der Hand. Aber wo wir gerade von Sack sprechen, Kyler Sackrell hat wieder zugeschlagen. Und diesmal sogar, also ich kann den Jungen abgrundtief nicht leiden, aber diesmal sogar mit einem richtig guten Sack. Also diesmal war es wirklich eine gute Leistung. Gegen die Bills ist ihm 3-mal der Quarterback in die Füße gefallen quasi. Und jetzt hat er tatsächlich einen wirklich gut erarbeiteten, verdienten Sack gehabt. Und das muss man meiner Meinung nach dann auch einfach mal anerkennen, dass es wirklich eine gute Leistung war diese Woche. Also ich wollte auch sagen, also zum einen Martin ist wirklich wieder Wahnsinnsspiel. Also der Junge ist mittlerweile wirklich einer der Stützen der Säulen in unserer Defense, spielt so ziemlich jeden einzelnen Snap in der Defense. Also das ist richtig gut, was er momentan abliefert. Aber auch Reggie Gilbert, also der hat mittlerweile teilweise richtig viele Snaps auf der Outside-Linebacker-Position. Aber auch Dean Laurie, der nachdem Wilkerson down gegangen ist, einige Snaps jetzt mittlerweile sieht und auch wirklich teilweise richtig gut spielt, insbesondere was so die Run-Defense angeht. Also der hat wirklich einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ja, was zu erwähnen ist, Josh Jackson hat nach seinem eher schwächeren Spiel gegen die 49ers diese Woche nur 2 Snaps gespielt in der Defense, was echt wenig ist. Also der war eigentlich nahezu gar nicht auf dem Feld. Dafür hat man Travis Adams ein paar mehr Snaps bekommen. Auch nur 5, aber ich sag mal zu, ich glaube, 1 oder 2 letzte Woche trotzdem nochmal ein gutes Stück mehr. Und was mir auch ganz gut gefallen hat, ist allgemein, wie die Rotation funktioniert. Also da ist ein Tramon Williams, der so ein bisschen Safety Aufgaben übernehmen kann. Ein Whitehead, der ein bisschen in die Linebacker-Position rutscht. Ein Clay Matthews, der auch Inside mal eine Runde spielen kann, der auch covern kann. Ja, dann halt schon angesprochen Blake Martinez, der einen Sack raushaut und so weiter und so weiter. Das war eine ziemlich gute Leistung, so alles in allem. Vor allem gegen so eine starke Offense wie die Rams. Was ich mir jetzt die Frage stelle, ist irgendwie, war das jetzt eine Eintagsfliege oder können sie das gegen die Patriots wiederholen? Und wenn sie das gegen die Patriots wiederholen können, die ja offensiv jetzt auch nicht so ein ganz schlechtes Team sind, dann denke ich, ist es ein Zeichen auf jeden Fall in die richtige Richtung und dann sieht man, dass Mike Patton eindeutig was ausrichten kann. Wenn es jetzt eine Eintagsfliege war, dann ja, weiß ich auch nicht, was dann los ist. Neue Spieler draften, 7-mal Defense. Ja, was halt auch interessant zu sehen sein wird, also man hat jetzt beispielsweise gesehen, dass Alexander, der vorher, wenn er denn gespielt hat, auf den Slot verteidigen durfte, war er diesmal komplett auf den Außenbahnen, hat sich wirklich um Cooks gekümmert. Dafür ist Williams auf den Slot gerückt. Bin mal gespannt, wie das beispielsweise auch gegen einen Kronk sein wird, der mit seiner Größe auch ja ein Mismatch darstellt. Da könnte ich mir beispielsweise wieder vorstellen, dass doch wieder Josh Jackson, dass der doch wieder auf den Slot laufen wird, weil er schon recht groß ist und da durchaus mit Kronk auch mithalten könnte, wenn es da um umkämpfte Bälle geht. Aber um die Patriots kümmern wir uns ja später nochmal genauer. Würde ich erst nochmal zur Offense kommen. Und zwar Aaron Jones mit einem richtig grandiosen Rushing-Touchdown über 33 Yards. Marquez Valdes-Scantling mit einem richtig grandiosen 40-Yards-Catch. Da hat er den Cornerback richtig vernascht. Der Touchdown von Jamal Williams war zwar kurz, aber auch ein schönes Ding. Und ansonsten war das so ein bisschen mau, würde ich fast sagen. Also für die Chancen, die man bekommen hat, man muss natürlich sagen, die Rams haben auch eine starke Defense, keine Frage. Aber für die Chancen, die man bekommen hat, hat man einfach dann vor allem im dritten Quarter hin zu wenig draus gemacht. Aaron Rodgers hat viele Pässe gehabt, die sehr ungenau sind, die zu kurz waren. Also das, was mir halt so im Kopf geblieben ist, so aus dem Spiel, war ein Pass. Da ist Korb, hat den Cornerback auf links außen eigentlich schon geschlagen. Und anstatt, dass der Pass dann auf seine Außenschulter tief kommt, wo Korb den einfach aus der Luft fischt und noch 5 bis 10 Yards laufen kann, bevor er umgetackelt wird, kommt der Ball halt einfach einen Meter zu kurz und anstatt ihn zu fangen, easy, ohne Probleme, muss er dann eher schon fast gegen den Cornerback verteidigen. Das ist mir so im Kopf geblieben. Und sowas kam leider so schon 2-3 Mal. Und dann muss man bei der Offense, da kommen wir gleich bei den Special Teams nochmal genauer drauf, natürlich den Safety erwähnen, den man kassiert hat. Wo Aaron Jones in der Endzone getackelt wurde. Wer möchte denn da das so ein bisschen genauer erklären? Ich habe da ja schon in meiner Review in Textform einen guten Einblick zugegeben. Max, willst du was dazu sagen? Ja, ist eine schwierige Situation. Sollte man eigentlich, also es war auf jeden Fall vermeidbar. Am Ende hat McCarthy, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, dass er versucht hat, aus zu laufen. aber es dann nicht so richtig geschafft hat und war auch in einer, sagen wir mal, in einer kritischen Phase des Spiels. Die Special Teams Leistung war generell richtig grotte, richtig grottig. Das ganze Spiel über, schon seit ein paar Wochen ist die eigentlich nicht gut. Und da muss ich eindeutig was ändern. Ich weiß nicht genau, was der Ron Suk, der Special Teams Coordinator, gerade macht, ob der mit denen trainiert oder ob die einfach gerade nur Offense und Defense trainieren. Auf jeden Fall sollten sie da gegen die Patriots, die ja gewohnt stark sind in den Special Teams, weil Belichick sagt, jeder Mannschaftsteil ist gleich wichtig, Offense, Defense und Special Teams. Das sieht bei uns gerade zurzeit ein bisschen anders aus. Ja, war vermeidbar und hat nicht nur die 2 Punkte gekostet, sondern war auch einfach in einer kritischen Phase des Spiels, also war unnötig, würde ich sagen. Man muss auch dazu sagen, also insbesondere Bulaga hat halt in der Situation ganz, ganz schlecht ausgesehen. Also der hatte seinen Block gar nicht erwischt, ist nicht runtergekommen. Der Linebacker ist von hinten durchgerusht und hat einfach ihn wirklich ganz kurz vor der Endzone erwischt und damit halt den Safety auch erst verursacht. Wobei das Play aber auch so ein bisschen komisch aussah. Also Bulaga hat ja erst den Edge, der halt über auf Mercedes Lewis, glaube ich, stand, rechts neben Bulaga gekommen ist, haben den gedoppelt. Und dann kam der Blitz noch rein und den hat Bulaga dann nicht mehr gekriegt. Also es wirkt für mich, also das Play so, wie es aussah quasi, wäre perfekt gewesen dafür, dass dann hätte da ein Jamal Williams gestanden, meiner Meinung nach, meinetwegen zum Beispiel, der nicht gelaufen wäre. Der hätte den Blitz aufgenommen und Aaron Rodgers hätte problemlos werfen können. Aber dadurch, dass der Running Back den Blitz halt nicht aufnehmen konnte, weil er den Ball in der Hand hatte, hing der Blitz dann halt einfach durch. Ich habe mir das Spiel ja auch so ein bisschen angeguckt und als Außenstehender ist mir eigentlich immer so der Gedanke gekommen, oder was ich so gedacht habe, das ist eigentlich so ein bisschen Spiel der Gegensätze dazu, wie ich die Packers als Außenstehender sonst so ein bisschen kenne. Also die Defense war ja immer schon mal so ein bisschen kritisiert worden, dass sie in manchen Situationen nicht ganz so gut gehalten hat, dafür halt gewohnt stark die Offense eigentlich, gerade auch Rodgers natürlich eine absolute Bank, was so Leistungen angeht. Auch die Receiver, aber dieses Mal habe ich so das Gefühl gehabt, die haben die Rollen getauscht. Die Offense war über weite Strecken so ein bisschen mittelmäßig, während die Defense mich in vielen Facetten sehr, sehr überrascht hat, weil die wirklich bombig gespielt haben, das gegen eine Offense wie die Rams. Ich habe anfangs schon gedacht, ob die Packers da mit ihrer Defense gegen beispielsweise einen Todd Gurley gut mithalten können. Da bin ich mal gespannt, aber den haben sie ja wirklich teilweise so dermaßen unter Kontrolle gehabt. Also da habe ich mich echt gewundert, wie gut die das gemacht haben, muss ich sagen. Aber wie gesagt, du sagst es auch, Special Teams, ne, zweimal in meinen Augen ganz mies gepennt eben bei dieser Geschichte, wodurch dann der Safety entsteht, dass Sam Shields den Ball an der 1-Yard-Linie sichert und dann eben dieses dumme Ding von Ty Montgomery. Aber das so aus meiner Sicht zum Spiel. Na, es gibt ja noch mehr. Also kam dann ja als den Special Teams auch noch dazu, dass, ich glaube, Kevin King war es, der da auch wieder gegen Sam Shields, Ex-Packer und so, bei dem Pass, wo Johnny Hacker auf ihn gepasst hat zum First Down, bei dem Fake Punt, da hat ja Kevin King auch wieder gepennt und hat eben nur auf Sam Shields geguckt und nicht auf den Panther, weil er seinen Körper in die falsche Richtung gedreht hat. Das heißt, der ist quasi erst abgebremst, als Sam Shields schon gefangen hat. Und so kann man natürlich einen Pass da nicht verteidigen. Und allgemein. Ja, doch, das stimmt. Das ist auch noch so eine Sache. Das habe ich auch vergessen, tatsächlich. Dieser komische. Was heißt komisch? Es war eigentlich ein ziemlich gutes Play. Eben dieser Fake-Punt, den Sam Shields dann gefangen hat. Das war die Nummer 3. Aber wie gesagt, deswegen, das war einfach eben der Eindruck, dass die Special-Teams halt auch in diesen Situationen da sehr wackelig waren und deswegen eben leider dann auch den Rams in gewissen Situationen eben dann wieder zu viele Chancen gegeben haben, die dann auch die trotzdem sehr gute Defense-Leistung nicht letztendlich auffangen konnte. Ja, und dann kam in den Special Teams noch so ein Mist dazu, wie waren Fourth Down an der eigenen 15 und J.K. Scott puntet den Ball an die, also fast von der 0, aber halt nur an die 40. Also das ist dann halt ein Net-Punt von 25 Yards, was halt absolut scheiße ist. Und ich meine, wenn du die Rams an der 40 anfangen lässt, also fast schon in Field-Goal-Range, dann ist klar, dass da Punkte rauskommen. Also es gab im ganzen Spiel von den Kicks, und auch bei den Kicks muss man sagen, war nicht alles geil, weil zweimal die Snaps von Hunter Bradley echt mies waren, wo J.K. Scott so ein bisschen gerettet hat, dass er die dann gerade noch ordentlich hingesetzt hat. Aber ansonsten gab es ein gutes Play, wo J.K. Scott für 50 Yards puntet mit einer 5-0er Hangtime, die echt krass war, wo dann ein Josh Jones, der allgemein in den Special Teams ein echt gutes Spiel gemacht hat, meiner Meinung nach, den Returner direkt umgebuttert hat. Also der Returner hat auch nicht abgewunken oder so, der hat gar nicht gecheckt, dass der schon da ist. Und Josh Jones, der hat den Ball gefangen und in der Sekunde hat Josh Jones ihn schon über den Haufen gerannt. Das war ein geiles Play und das war relativ am Anfang, ich glaube der zweite Punt oder so. Und das hat mir echt gut gefallen und danach ging es leider richtig gerade bergab. Aber generell, also auch was die Gunner angeht, also ich glaube, Scantling ist auf der anderen Seite da unterwegs, also auch jedes Mal, wenn es da einen Faircatch gibt, also die kommen da echt gut durch, die sind auch sackschnell, also die haben ordentlich Druck da auch auf den Returner gemacht, generell jetzt nicht nur gegen die Rams, sondern die Coverage im Allgemeinen war, gerade bei den Kicks war die teilweise richtig gut, auch wenn es teilweise natürlich dem Punkt geschuldet ist, den du genannt hast, nämlich dass die Punts jetzt auch nicht so wahnsinnig weit kamen, aber generell haben wir da dieses Jahr auch wieder gute Gunner am Start. Ja, und dann natürlich das Bullshit-Play der Woche oder wahrscheinlich der Saison. Ty Montgomery rennt aus der Endzone, anstatt drin zu bleiben und Rodgers die 2 Minuten 5 Sekunden oder so zu geben. Fummelt den Ball zum verlorenen Spiel. Ja, scheiße gelaufen. Ich glaube, da wurde schon genug dazu was gesagt. Will noch irgendwer was dazu sagen? Danke, nee. Gut, ich glaube, dann haben wir das abgehakt. Kommen wir zu den Roster-Moves. Sind wir schon bei Ty Montgomery? Ich wollte noch eine Sache sagen. Jo, hau rein, Max. Ganz kurz. Und zwar, ich bin froh, dass wir jetzt Nummer 1 Running Back haben. Aaron Jones, er hat 12-mal den Ball bekommen. 12-mal. Also das ist fast halb so oft wie Todd Gurley. Der hat 25-mal gekriegt. Aber wir haben Mike McCarthy, ich weiß nicht, was den über die... was er über die Bye-Week genommen hat, aber auf jeden Fall ist ihm irgendwie eingefallen, oh, wir haben den Nummer 1 Running Back in der NFL in Average Yards. Vielleicht könnte man dem öfter mal den Ball geben. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee gekommen ist, jetzt so plötzlich. Ich finde, es ist eine ganz gute Idee, wo er gehabt hat. Und jetzt einfach dem Aaron Jones 20 Mal einen Ball in die Hand drücken pro Spiel, dann wird das auch mit dem Sieg gegen die Patriots. Ja, aber man scheint Aaron Jones nicht nur laufen zu lassen, endlich mal, sondern man scheint ihm auch ansonsten mehr zu vertrauen. Der stand nämlich 32 Snaps, das sind 62% der Offense-Snaps auf dem Platz. Und der nächste Running Back ist Jamal Williams mit 25% und dann kommt Ty Montgomery noch mit 12%, also mit 6 Snaps. Aber das ist schon im Vergleich zu den letzten Wochen, wo zumindest, auch wenn Aaron Jones da immer schon mal mehr gelaufen ist, waren zumindest die Snap-Counts ungefähr auf derselben Höhe. Und jetzt haben wir endlich mal wirklich mit Aaron Jones einen Running Back, der einen Großteil, in dem Fall jetzt halt fast 2/3 der Plays auf dem Feld steht. Das ist schon was Besonderes. Ja, Running Backs, Roster-Moves. Ty Montgomery haben wir schon angesprochen. Nach dem ganzen Hickhack wundert es mich nicht, dass sie ihn losgeworden sind. Ich wäre mir eigentlich sicher gewesen. Ich habe bis Montag früh habe ich gesagt, den werden wir behalten, genauso wie wir auch Mason Crosby behalten haben nach seinem Katastrophenspiel. Und dann kam dieses grandios schreckliche Interview von wegen, wie soll ich denn jetzt irgendwem in diesem Lockerroom vertrauen, wenn ich Angst haben muss, dass irgendwer geheim und hinter einer Maske irgendwie schlecht über mich redet. Und da dachte ich so, ey, sowas kannst du nicht von dir geben, wenn du so eine Scheiße gebaut hast. Und ab da war es irgendwie schon fast klar, dass er weg ist. Aaron Nagler hat beim Packer Transplants heute Abend, also wir nehmen Mittwochabend auf, heute Abend gesagt, dass er hat gute Kunst als Gandalf bezeichnet, als Zauberer, dass er es überhaupt geschafft hat für jemanden, wo die ganze Liga weiß, die werden den cutten. Da noch irgendwas für rauszuholen. Auch wenn man gestehen muss, ein 2020er Siebtrunden-Pick ist halt das Wenigste, was du irgendwie kriegen kannst. Aber überhaupt irgendwas dafür zu bekommen, ist schon eine gute Leistung, finde ich. What's up mit dem Pick? Picken wir den nächsten Aaron Rodgers. What's up? In der 7. Runde von den Ravens, genau. Warte mal, wo ist Brady nochmal gedraftet worden? 6. Runde. Pick Nummer 200. Mist. Verdammt. Nein, ich glaube, es war 199. Stimmt, verdammt. Ach so, und McCarthy geht ja auch bald, dann können wir ja Belichick zu uns holen und dann kann er ja den neuen draften, oder? Also. Ich glaube, vorher geht Belichick in Rente. Okay, dann haben wir noch jemanden weggetradet. Wobei, da wollte ich noch fragen, so als Außenstehender, weil ich es auch so ein bisschen mitbekommen habe, die Geschichte um Montgomery. Mein Eindruck war eigentlich so, hat der überhaupt in den letzten, also diese Saison irgendwie so überhaupt nicht mehr, aber seit der quasi bei euch notgedrungen, in Anführungszeichen, die Running Back-Rolle übernommen hat. Also in seiner ersten Saison war er ja ganz passabel, aber gerade diese Saison spielte er doch eh eigentlich schon keine so besonders große Rolle mehr, zumindest aus meiner Sicht gefühlt, oder? Also er hat immer so fünf Touches ungefähr jedes Spiel gekriegt, das heißt, er war schon ins Running Game eingebunden, aber ja, ich meine, das Running Game war bei uns sowieso schon nicht präsent und er war noch der dritte Running Back, also da kann man schon ausrechnen quasi, wie wichtig er quasi für die Offense war. Ja, also ja, Montgomery war ja immer halt auch mehr so ein Receiving Running Back. Also der hat auch zwar immer so seine Touches bekommen, so ein paar halt, auch mit einem Durchschnitt von 4,0 Yards pro Lauf, also auch ein solides Ding eigentlich. Aber ich meine, er hat zum Beispiel in Woche 3 hat er 4 Touches bekommen zum Laufen, aber halt auch 6 Pässe. Und allgemein hat er auch deutlich mehr Receiving Yards diese Saison gemacht. Also er ist für 105 Yards gelaufen und hat 170 Yards gefangen. Von daher sieht man schon ganz genau, womit Montgomery da die Reise hingegangen wäre. Der ist halt echt kein Running Back so in dem Sinn. Also dann kannst du auch einen Tight End in dein Backfield stellen. Ja, okay, Kendricks vielleicht nicht, aber irgendeinen anderen Tight End, der fangen kann, kannst du in dein Backfield stellen und dann soll der laufen und den Ball fangen. Also dafür brauche ich keinen Running Back. Es gab doch das eine Play vor der Endzone gegen die Rams. Da haben die Packers, glaube ich, sogar alle drei Titans auf. Und da war Mercedes Lewis das erste Mal Fullback, beziehungsweise halt in der Fullback-Position auf dem Feld. Hatten wir da nicht Kendricks und Lewis als Fullbacks quasi? Hatten wir da nicht drei Spieler im Backfield aufgestellt? Ich hätte gedacht, nur zwei, aber kann auch sein. Ich glaube, die standen jeweils seitlich, die Titans hinten dahinter war, ich glaube, war es Williams oder Jones, ich weiß nicht, und dann Rodgers noch. Aber ich glaube, da standen beide Titans hinten. Ah, okay, dann habe ich mich geirrt. Also ich könnte es nicht schwören, aber ich glaube soweit. Aber wobei man ja sagen muss, dass irgendwie, wir scheinen in der Red Zone sehr viel mit 3, 4 Titans zu arbeiten, also. Naja, ist ja auch generell nicht blöd, große Leute dahin zu stellen, die keine 40 Yards mehr weit rennen müssen, keine 30, 40 Yards irgendwie tief ins Feld runter, wie ein Wide Receiver, sondern halt, wenn man nur eine kurze, nur 3 Yards aus der Endzone hat, die schafft auch einen Tight End, wenn er einen guten Antritt hat. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter im Ablauf, und zwar hat HaHa Clinton Dix, haben wir weggetradet zu den Redskins, haben einen 4. Runden-Pick bekommen. Ja, muss ich, meine persönliche Ansicht dazu, ich find's komisch, weil wir halt, also natürlich, HaHa Clinton Dix ist kein Top-Safety, den man gerne als Nummer 1-Safety bei sich haben will, aber er ist der klare Nummer 1-Safety, also er ist meiner Meinung nach der beste Safety, den wir haben. Deshalb wundert's mich, dass wir ihn so einfach abgeben. Also ein 4. Runden-Pick ist, wenn es ein hoher 4. Runden-Pick wäre, wäre ich damit vielleicht zufrieden, aber die Redskins sind ja aktuell eher in Richtung Playoffs unterwegs. Und für einen niedrigen 4. Runden-Pick finde ich das dann schon. Also ich meine, einen niedrigen 4. Runden-Pick kriegst du auch als Compensatory-Pick, wenn er über die Free Agency geht. Wahrscheinlich für Clinton Dix. Von daher ist es, ja, wirkt ein bisschen komisch. Aber ich glaube, dass die Packers da auch einen Plan haben, wie sie es abfangen. Also ob ein Jamal Williams jetzt auf die Safety-Rolle geht, dann gibt es Vermutungen, dass Bashaud Breeland wahrscheinlich eventuell die letzten Wochen nie gespielt hat, weil man ihn zu einem Safety umgebaut hat in der Zeit. Whitehead hat, wie wir auch schon gesagt haben, eigentlich eine passable Rolle gespielt, hat jetzt so ein paar Probleme gehabt, aber ja, könnte theoretisch auch dazu kommen. Josh Jones hat sich in den Special Teams empfohlen, also es gibt genug, die gerne die Rolle von Clinton Dix einnehmen wollen würden. Deswegen finde ich den Trade an sich voll in Ordnung. Wie seht ihr das? Gehe ich auch vollkommen mit. Also die wildesten Theorien gibt es ja, wer das Ganze in Zukunft übernehmen könnte. Es gibt auch verschiedene Theorien, warum man ihn abgegeben hat. Also davon, dass er teilweise lustlos gewirkt hat beispielsweise und dass er oder dass man das Gefühl hatte, dass er nicht mehr wirklich zum Team gehören will oder zum Team gehört, gab es beispielsweise. Von daher, ich kann es nachvollziehen irgendwo. Ich finde es total schade, weil er war gerade in den ersten zwei Saisons natürlich ein super Safety. Ist einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Und von daher, ich finde es schade, dass er geht. Aber auch ein Fourth-Round-Pick finde ich, sag mal, noch okay, weil es gibt halt nie die Garantie, dass man auch einen Conditional-Pick bekommt. Gute Kunst ist ja jetzt beispielsweise recht aktiv in der Free Agency. Wenn man da beispielsweise nächstes Jahr den ein oder anderen Free Agent verpflichten würde, vielleicht auch den ein oder anderen namhaften, ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass man tatsächlich einen Conditional-Pick bekommt. Von daher, so hat man einen Fourth-Round-Pick sicher. Dass gute Kunst draften kann, auch mal ein bisschen wild, hat man auch dieses Jahr gesehen. Von daher hoffe ich, dass wir doch mit dem Fourth-Round-Pick das ein oder andere nächstes Jahr anstellen können. Ich bin mal gespannt. Sehe ich ähnlich. Ich hätte aber, also ein Drittrunden-Pick wäre sehr schön gewesen. Ein Viertrunden-Pick fand ich jetzt ehrlich gesagt, vor allem weil die Redskins wahrscheinlich, oder naja, die brechen vielleicht auch ein, aber so wie es momentan aussieht, kommen sie ja in die Playoffs. Und deswegen ist es ein maximal ein mittlerer, eher ein hinterer Pick. Und ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen niedrig, aber es ist okay. Also es ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, okay, die Redskins haben jetzt hier einen riesen Deal gelandet und die Packers voll übers Ohr gezogen. So ist es jetzt nicht. Ich finde es schade, dass er weg ist, weil er war eine tolle Persönlichkeit irgendwie die meiste Zeit, wenn er gerade nicht sich beschwert hat, dass er zu wenig spielt oder dass er keinen Bock hat auf die Defense. Und hat sich auch sehr emotional verabschiedet von Fans, von den Leuten in Green Bay und von seinen Mitspielern und so weiter. Auf Instagram hat er einen langen Post geteilt. Hat auch gesagt, dass er weiterhin hat hier diese H.H. Clinton-Dix-Stiftung, dass er da weiter sich einsetzen wird für benachteiligte Schüler und Kinder in Green Bay und in Wisconsin. Also ich denke, er wird zumindest geistig den Packers ein bisschen noch erhalten bleiben, auch wenn er jetzt nicht mehr für sie spielt. Und ich wünsche ihm einfach alles Gute in Washington. Ich befürchte schon fast, dass er das Gleiche macht wie Casey Hayward und Micah Hyde, die jetzt bei den Bills und bei den Chargers voll durchgestattet sind. Da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass irgendwie alle Defensive Backs, die von Packers weggehen, jetzt plötzlich richtig gut sind. Ist okay für den Viertrunden-Pick. Ist jetzt nichts Herausragendes, aber es ist in Ordnung, würde ich mal so zusammenfassen. Ja, dann gibt es sonst noch so ein bisschen Bewegung. Und zwar haben wir Truck Carson, Running Back, haben wir Anfang des Monats, also Anfang Oktober geholt. Ist vom Practice Squad in den 53-Mann-Kader nachgerutscht, einfach quasi als Ersatz für Ty Montgomery. Ich gehe mal davon aus, dass der eigentlich nur Special Teams spielen wird und sonst ziemlich irrelevant sein wird. Für ihn ist dann Levin Coleman ins Practice Squad nachgerutscht. Den kenne ich eigentlich nicht, kann ich wenig zu sagen. Außerdem wurde Joe Carriage entlassen, Fullback. Und dafür wurde Ethan Wolf, ein Tight End, ins Practice Squad verpflichtet. Was mich wundert, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, als wir Ripkowski entlassen und nicht ins Practice Squad aufgenommen haben, dass Joe Carriage einfach besser gefällt als Ripkowski. Aber so wirkt das ja aktuell eher einfach so, als wollte man sich quasi komplett der Fullback-Rolle entledigen. Auch wenn wir ja, das haben wir letzte Woche unterschlagen, ein Fullback ins Practice Squad nachgeholt haben. Aber auch da denke ich nicht, dass der irgendwann diese Saison nochmal zum Einsatz kommen wird. Von daher wirkt es so ein bisschen einfach, als würde man den Fullback doch gar nicht mehr haben wollen. Ich bin davon ausgegangen, mit Joe Carriage behält man sich so eine Backup-Variante, falls man doch mal mehr über Fullback spielen will. Aber das hat sich dann wohl auch erledigt. Naja, also über Spieler im Practice Squad, da kann man mal sehr spekulieren, ob die irgendwann mal nachrücken, wirklich in das 53-Mann-Kader eine Rolle spielen werden, ist immer so so eine Sache. Also die meisten schaffen es ja, weiß nicht, ob man leider sagen muss, schaffen es eben nicht, irgendwann eine große Rolle zu spielen. Gilt generell für viele Undrafted Free Agents. Ist jetzt natürlich mit Geronimo Allison, der jetzt Starting Wide Receiver ist, natürlich ein bisschen anders. Aber generell kann man schon sagen, dass die Spieler keine große Rolle spielen werden bei einem NFL-Team. Wobei man da ja auch schon fast wieder so ein bisschen widersprechen muss, weil Geronimo Allison ja genau genommen nicht mal Starting Wide Receiver war. Also mal davon abgesehen, dass wir sowieso nur mit zwei Wide Receiver und zwei Tight Ends gestartet sind, hatte Valdez Scantling jetzt den klaren Vorzug, also beziehungsweise den klaren Vorzug, hat mit 31 Snaps am meisten gespielt nach Davante Adams. Und dann kam Geronimo Allison mit 30 und Randall Cobb mit 24. Also so klar ist die Rolle da nicht mehr, ob Allison jetzt Starting ist und Cobb Starting ist oder MVS schon Starter ist oder wie man das genau aufteilt. Dazu kommen dann noch die drei Tight Ends, die wir dazu haben. Also so klar ist das bei uns jetzt auch nicht mehr. Naja, ich meine, aber am Anfang der Saison war der klare Nummer 3 Wide Receiver. Ja, auf jeden Fall, klar. So, dann haben wir vom Injury Report ein bisschen was zu erzählen. Wir hatten zwei Spieler, die gar nicht mittrainiert haben, Nick Perry und Jermaine Whitehead. Perry mit einer Knöchelverletzung, Whitehead mit Rückenbeschwerden. Hat da sonst irgendjemand was zugehört? Weiß ich jetzt gerade gar nichts von. Wurde noch nichts drüber berichtet, also die wissen auch nicht mehr als wir. So wie es gerade aussieht. Okay, dann ist Jair Alexander, hat immer noch mit seiner Leistengeschichte zu... Er hat Limited trainiert wegen seinem Leistenzeug, aber das ist ja bekannt. Geronimo Allison hat Limited trainiert immer noch wegen seiner Oberschenkelverletzung. Bulaga hat es wieder am Knie. Ist auch nichts Neues, ehrlich gesagt. Das ist ja wöchentlich wiederholt. Genau. Randall Cobb hat auch immer noch Hamstring. Jimmy Graham hat immer noch Knie. EQ hat immer noch Knie. Und was Besonderes ist, ja, Aaron Rodgers hat immer noch Knie, aber Aaron Rodgers hat die Woche das erste Mal mittwochs trainiert. Er hat nur Limit trainiert, aber er hat mittwochs schon trainiert. Sonst hat er die letzten Wochen Mittwoch immer ausfallen lassen, ist erst Donnerstag, beziehungsweise ganz am Anfang sogar erst Freitag dann ins Training eingestiegen. Es ist ein Fortschritt auf jeden Fall. Ja. Jetzt nach der Bye Week, ich glaube, die schreiben ihn halt einfach drauf, damit er draufsteht, damit sie nicht irgendwie verklagt werden können, wie, welches Team war das, wo verklagt, ich glaube, die Patriots waren das sogar, wo zahlen mussten, weil sie, einen Spieler haben sie nicht mitgenommen, war das Sony Michel? Bin mir gar nicht sicher, aber sie haben irgendeinen Spieler, haben sie nicht mitgenommen zum Auswärtsspiel und haben ihn nur als fraglich draufgeschrieben, statt doubtful oder out. Und dann mussten sie irgendwie eine ganz schöne Menge Geld zahlen. Ich glaube, bei den Packers ist es einfach so, er trainiert nicht zu 100% mit, macht aber quasi alles und deswegen schreiben sie ihn drauf, halt, damit er draufsteht. Ja. Also es gibt jetzt auch keine Zweifel, dass er irgendwie am Sonntag, dass im Sunday Night irgendwie nicht spielen wird oder so. Also da braucht man, glaube ich, keine Angst haben. Ja, und dementsprechend voll, ich habe die Story nicht mitbekommen, aber dementsprechend sieht auch der Patriots Injury Report aus. Da kann Lukas jetzt wahrscheinlich so ein bisschen mehr dazu erzählen. Also ich brauche nicht alle vorzulesen, es ist ziemlich, ziemlich voll. Die meisten, also es gibt fünf, die gar nicht trainiert haben. Das sind Julian Edelman. Der Knöchel war wohl auch krank irgendwie, steht Illness dabei. Jacob Hollister ist ein Tight End. Chuck Mason ist ein Guard. Brian Schwenke ist ein allgemeiner O-Liner und Dieton Weiss Jr. oder sowas. Auch irgendwie krank. Ansonsten, Lukas, da kannst du vielleicht was sagen. Wer von den ganzen Jungs, die denn da auf dem Injury Report steht, ist denn wirklich relevant? Wer könnte ausfallen und wer ist davon wichtig? Ja, also zu denen, die gar nicht im Training waren, also DNP waren quasi, da habe ich auch heute noch nicht so viel zugehört. Bei Edelman, da wird es mehr mit einer kurzfristigen Krankheit wahrscheinlich zu tun haben, als wirklich mit dem Enkel oder mit dem Knöchel, so wie es da auf dem Injury Report steht. Jacob Hollister, der ist ja auch schon ein bisschen länger, laboriert er auch da mit seiner Hamstring-Verletzung rum. Der ist auch immer wieder ein wiederkehrendes Thema auf dem Injury Report. Bei Shaq Mason, das ist, glaube ich, im letzten Spiel passiert, hat er sich eine leichte Blessur eben zugezogen an der Wade. Brian Schwenke ist auch schon etwas länger, laboriert er da an seinen Verletzungen herum. Er steht immer mal wieder drauf, mal ist er nicht drauf. Das sind aber alles noch keine Sachen, wo ich sagen würde, das ist irgendwie akut oder von denen würde ich keinen, also bei keinem von denen würde ich davon ausgehen, dass sie Ende der Woche nicht mindestens wieder mittrainiert haben. Andererseits eben bei den Limited Participants, da ist halt eben, da sind so die üblichen dabei, wie ein Rob Gronkowski, der da irgendwie auch jede Woche auf dem Injury Report steht, mit denselben Beschwerden wie schon letzte Woche. Das heißt, er wird diese Woche einfach wieder ans Training rangeführt sozusagen, wird dann wahrscheinlich Mitte der Woche wieder voll mittrainieren. Wer immer noch draufsteht, ist Marcus Cannon, einer der Tackle, der auch eigentlich langsam mal wieder dabei sein sollte, aber immer noch mit einer Concussion zu tun hat. Der ist wahrscheinlich immer noch, dem ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen schwindelig, deswegen ist er noch nicht voll wieder dabei. Überraschend ein bisschen, dass Ryan Allen mit draufsteht. Da wüsste ich nicht, wann das passiert sein soll, dass der sich verletzt hat oder eine Blessur zugezogen hat. Auch der Longsnapper mit Schulterproblemen, nur limited dabei. Ansonsten, wie gesagt, sind da noch die beiden Jungs drauf, Dante Hightower und Sony Michel, so ein bisschen die Key-Injuries der letzten Tage oder der letzten Woche auch. Sony Michel, das ist eigentlich die Überraschung für mich in der Patriots-Offense momentan, immer noch limited. Wobei der ist, so wie ich das heute gehört habe, Week-to-Week. Also da ist die Chance gar nicht so schlecht, dass er auch am Ende der Woche hoffentlich wieder auf dem Platz steht. Bei Dante Hightower, der ist eben recht kurzfristig gegen die Bills jetzt noch ausgefallen. Ich schätze mal, da ging es einfach darum, dass man sich gesagt hat, da gibt es Knieprobleme. Wir wollen das nicht riskieren, dass er sich jetzt in einem Spiel gegen die Bills da eine schwerwiegendere Verletzung zuzieht. Und wie auch zu sehen, war eigentlich eine ganz gute Maßnahme. Aber da bin ich auch nochmal gespannt, was da jetzt noch an Updates kommt. Ich hoffe, dass er auch bis zum Ende der Woche wieder dabei ist, weil gegen die Packers werden wir ihn meiner Meinung nach brauchen. Dann noch ganz interessant, musste ich vorher dich auch kurz fragen, wer das eigentlich ist, bis es mir wieder eingefallen ist. Eric Rowe, der Cornerback von den Patriots, ist heute, ich glaube heute oder gestern, heute auf IR gelandet. Wie wichtig ist das für die Patriots? Ja, also Eric Rowe war eigentlich so, anfangs ist gesagt worden, nachdem ja Malcolm Butler zu den Tennessee Titans abgewandert ist, dass er gesagt hat, so, das ist jetzt unser Nummer 2 Corner hinter Stephon Gilmore. Allerdings eben auch nicht, also es war so in den ersten beiden Spielen ist er, glaube ich, gestartet und danach war es dann immer wieder, weil er eben auch sich verletzt hatte, dass er dann immer so ein bisschen mehr von Jason McCourty ersetzt worden ist, der jetzt aktuell quasi die Rolle des zweiten Quarterbacks innehat. Also ich sehe es eigentlich nicht großartig als eine Verschlechterung der Secondary. Die ist mit ihm oder ohne ihm sowieso maximal durchschnittlich, meiner Meinung nach. Für mich jetzt nicht der bitterste Ausfall. Da denke ich, dass vor allem Jungs wie Javon Bentley, der ja als Linebacker auf der IR ist und dafür, dass er ein Rookie ist, eine ziemlich gute Season hatte, gibt es da sicherlich wichtigere Jungs, die auf IR sind. Also sehe ich das noch nicht so als große Story oder als vorherrschendes Thema. Das ist eigentlich aus meiner Sicht relativ vernachlässigbar. Ja, dann, du hast quasi gerade schon so ein bisschen angefangen, über die Defense zu reden. Du hast gesagt, das Backfield ist nur mittelmäßig. Wie sieht's denn beim Rest aus? Wie sieht's denn bei den Linebackern aus und bei der Defensive Line? Und wie siehst du die Chancen, dass die Patriots Defense da den Aaron Rodgers, Aaron Jones und alle drumherum so ein bisschen stoppen können? Also für mich dieses Jahr ist wieder so leider auch wie letztes Jahr maximal eine durchschnittliche Defense. Das war aber bei den Patriots ja eigentlich nie so, dass man defensiv große, also richtig große Namen da in den Lineups stehen hatte. Für mich steht und fällt das Ganze im Prinzip dieses Jahr auch wieder mit dem Linebacking-Core, was eigentlich schon seit Jahren mehr als durchschnittlich ist, also nicht mehr als durchschnittlich ist, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich auch eben schon, bin ich darauf eingegangen, dass ich unbedingt möchte, dass Dante Hightower wieder da ist, der auch für mich exzellente Qualitäten im Pass Rush hat, als zusätzlicher Pass Rusher, sowie halt eben auch als, er ist einfach das Gehirn der Defense. Er ist da normalerweise Defense Captain. Man hat es auch letzte Saison gemerkt, als er wegen seinem Bizepsriss ja quasi die komplette Saison ausgefallen ist, da hat er gefehlt. Und dieses Jahr wird ihm da die Last auch nicht so von den Schultern genommen, weil, wie gesagt, Javon Bentley, der einen super Anfang der Saison gespielt hat, aus meiner Sicht, für als Rookie-Linebacker, wo ich direkt gedacht habe, so cool, da haben wir mal wieder jemanden, der auch für mich eine klare Verbesserung der Unit darstellt. Jetzt müssen es halt wieder Calvin Neu und Elander Roberts richten. Calvin Neu ist für mich auch so jemand, den kennen nicht viele, ist aber ein solider Spieler, hat in seinen in gewissen Situationen kann er glänzen, aber es ist halt eben auch kein, der kann auch nicht alles, so. Und ich glaube, gegen den Aaron Rodgers wird er da schon mehr Probleme bekommen als gegen eine Bills Defense, gegen eine Bills Offense und Derek Anderson. Also das ist ja komplett zwei unterschiedliche Welten. Was dieses Jahr ganz gut, oder was mir eigentlich ganz gut gefällt, ist, dass die Line ein bisschen zugelegt hat. Danny Shelton ist eine ganz gute Addition gewesen, als Runstopper vor allen Dingen, wobei auch das nach wie vor meiner Meinung nach eins der großen Mankos ist. Wir kriegen den Run in gewissen Situationen einfach nicht zuverlässig gestoppt, aber ansonsten auch wird es diesmal wieder auf die D-Line ankommen, also die muss ein gutes Spiel machen, viel Druck auf Rodgers ausüben, sonst wird das aus meiner Sicht nichts. Wie gesagt, die Secondary ist da für mich noch, Stephon Gilmore ist ein sehr guter Corner, meiner Meinung nach. Devin McCourty ist ein guter Safety. Dahinter wird es dann halt auch wieder ein bisschen eng, aber ich denke, dass aktuell die Secondary, so wie sie spielt, gar nicht mal so schlecht ist. Da liegen für mich eher die Probleme nach wie vor dann am fehlenden Pass Rush. Ja, das kennen wir ja. Genau, das Problem mit dem fehlenden Pastures ist ja quasi Packers Haus gemacht. Das ist Packers Tradition schon seit vielen Jahren. Genau. Ja, also ich kenne mich natürlich nicht so gut mit den Patriots aus wie Lukas, aber im Grunde kann ich ihm da nur zustimmen. Vor allem, was das Run-Game angeht, kann ich hier nur was Ähnliches sagen wie letzte Woche. Die Offense ist halt saustark, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal einzeln drauf. Hier ist es halt wichtig, dass wir uns wieder kein Shootout liefern, sondern wirklich laufen und Zeit von der Uhr nehmen und unsere Defense ein bisschen, die hat es zwar letzte Woche extrem gut gemacht, aber auch die kann nicht 8 Quarter am Stück 90% der Zeit auf dem Feld stehen und die Offense irgendwie plätten, sondern da muss auch unsere Offense mal kommen und wirklich Zeit von der Uhr nehmen und denen Erholungspausen geben, damit die zwischendurch auch mal durchschnaufen können. Da hat man teilweise schon Szenen gesehen, wie dann die Defense-Spieler von den Packers da ordentlich am Pusten waren. Könnte natürlich gegen die Patriots auch passieren, wenn die Patriots mal wieder ihr berühmtes Kurzpassspiel aufziehen und irgendwelche Screens zu den Running Backs werfen und zu den Receivern außen. Ich wüsste keinen Grund, warum die Patriots das nicht machen sollten, aber dann stehen halt dann gibt's halt sehr lange Drives und die Defense steht eine sehr lange Zeit auf dem Feld. Und ob das so gut ist für die Defense und für die Fitness der Defense, ist natürlich zumindest mal fraglich, ja. Genau, deswegen denke ich, dass wir hier quasi die Schwäche Run-Game, die die Patriots definitiv haben, ausnutzen müssen. Wir haben jetzt Aaron Jones, also wir haben jetzt einen Running Back, in Anführungszeichen weniger. Von daher wird Aaron Jones noch mehr Snaps bekommen, noch mehr laufen dürfen. Und ich hoffe, dass es auch wirklich so ist, dass Aaron Jones hier ordentlich nicht nur 12 Rushes bekommt, sondern vielleicht eher an die 20. Ist ein bisschen unrealistisch in McCarthys Offense, aber ich hoffe drauf. Und dann denke ich, dass das ein sehr, sehr guter Weg ist, mit dem und vielleicht dem ein oder anderen Play-Action-Spielzug doch die Patriots ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ja, also wie gesagt, an meiner, oder wenn ich an McCarthys Stelle wäre, dann würde ich auf jeden Fall die Defense der Patriots über den Run attackieren, weil, wie gesagt, also wir haben zwar zugelegt in der Defensive Line, aber wie gesagt, das ist immer noch nicht das Grüne vom Ei, und dahinter die Linebacker, wie gesagt, es ist vielleicht ein talentiertes Linebacker-Core, aber es ist bei weitem kein sehr gutes Linebacker-Core. Also für mich der Key da eigentlich eben wirklich das wieder erstarkte Run-Game jetzt der Packers, wenn sie es denn nutzen, da anzusetzen, um der Patriots-Defense einige Probleme zu bereiten. Ich habe das dem Chris Hülp von der Kickoff-Show am Montag in unserem Interview schon gesagt, das am Dienstag mit ausgestrahlt wurde. Das ist nicht wieder erstarkt. Seit wir Aaron Jones und Williams in unserem Roster haben, haben wir ein starkes Run-Game. Wir nutzen es nur einfach nicht. Naja, dann ist es auch kein starkes Run-Game. Ja, aber es ist ja da. Also wir haben ja einen starken... Wir haben gute Spiele, aber wir haben kein gutes Run-Game. Ja, wir haben gute Running-Backs, aber wir haben kein gutes Aber da muss man ganz ehrlich sagen, dann ist sind 86 Yards von Aaron Jones insgesamt, was haben wir denn insgesamt an Rushing Yards? 106 Rushing Yards ist auch kein richtig gutes Run-Game, wenn du es so sehen willst. Ja, ist es auch nicht. Dann sind 106 Rushing Yards halt auch kein erstarktes Run-Game, sondern auch nur Mittelmaß. Also wir haben richtig gute Spieler. Wenn wir die richtig nutzen, haben wir wahrscheinlich eins der besten Run-Games in der Liga, würde ich fast sagen, weil Aaron Jones echt ein Monster ist. Aber dafür muss man es halt auch nutzen. Absolut. Also wichtig wird einfach sein, einfach nach vorne zu kommen. Also wir haben da teilweise extrem kurze Drives, wir haben teilweise schnelle Touchdowns, was natürlich auch super ist. Wir müssen einfach das Feld runtermarschieren, den Ball aber auch behalten und da wird es wichtig sein, gerade beim First Down, aber auch beim Second Down den Run zu machen. Und wenn wir dann auch mal in Third Down Situations kommen, dass wir einfach nicht wieder Dritter und 10 oder Dritter und 7, sondern auch mal einen Dritten und 3 haben und da gegebenenfalls auch einfach mal laufen können, einfach weniger ausrechenbar sind und die Offense einfach mal ins Rollen kommt. Also man hat die Offense in dieser Saison wirklich so selten so dominant erlebt, wie sie sein könnte mit all den Waffen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass am Sonntag gerade die Titans auch nochmal wichtig sein könnten. Ich meine, Lukas hat es gesagt, die Patriots haben zwar keine schlechten Linebacker, aber jetzt auch nicht unbedingt die erfahrensten. Also da könnte man beispielsweise Jimmy Graham, aber auch Kendricks, wenn er denn mal die Bälle auch zuverlässig fängt, dann durchaus mal einsetzen und auch kurze Situationen da durchaus mal mitmachen. Und wenn da eben noch ein Run after the Catch dazukommt, umso besser. Ja, das ist auch nochmal eine gute Sache, die du da ansprichst. Ihr habt ja auch teilweise in Sets mit mehreren Tight Ends gespielt. Ich glaube, es waren sogar fast 3 oder 4. Da ist für mich auch eine Chance für euch zu sehen, dass in dem Fall, wir haben eigentlich nur 3 etatmäßige Linebacker aktuell, wo die spielen. John Simon, der musste schon ran jetzt am gegen die Bills am Sonntag, das war ja Dienstagnacht, beziehungsweise im Monday-Night-Game. Und der ist eigentlich Defensive End. Also die Linebacker sollten eigentlich da die Schwachstelle sein, die man gerade im Passing-Game dann eben auch mit Tight Ends attackiert und ansonsten eben auch Mismatches schafft, indem man eben die Tight Ends vielleicht auch gegen die Corner einsetzt. Ich denke auch gerade, wenn man schafft, ein Run-Game zu etablieren, auch über Play-Action-Pässe, die Linebacker ein bisschen nach vorne locken, dass sie versuchen, den Run zu stoppen und dann einfach einen Tight End hinten dran zu schieben. Von mir aus auch mal einen Spieler wie Robert Tonyan, den wir gegen die Rams jetzt auch das ein oder andere Mal auf dem Feld gesehen hat, aber noch keinen Pass gefangen hat, soweit ich das in Erinnerung habe. Naja, 3 Snaps bekommen, davon einen Pass zugeworfen bekommen, aber nicht gefangen, also... Naja, den so richtig, er wird eigentlich, also Tonyan sieht man eigentlich nur, wenn wir 4 Titans auf dem Feld haben, dann ist Tonyan die Nummer 4, aber ansonsten ist Tonyan eher irrelevant, glaube ich. Hat man aber durchaus auch in der Preseason gesehen, dass er gerade als Receiving Threat durchaus eine Gefahr darstellen kann. Gerade wenn man dann 3, 4 Titans auf dem Feld stehen hat, wird eigentlich fast jeder von einem Run ausgehen. Vielleicht Belichick jetzt nicht unbedingt. Aber könnte durchaus eine Option sein, da über diese 3, 4 Titan-Sets auch mal zu locken und dann doch den Pass zu werfen. Gerade wenn das Run-Game funktioniert. Und ich hoffe, dass wir das extremer einstreuen als in den letzten Spielen gesehen. Und dann wäre das, denke ich, durchaus eine Option, die man nutzen kann. Okay, genug über die Defense von den Patriots geredet. So interessant ist die ja nicht, wenn man vergleicht mit dem, was die in der Offense haben. Wir haben natürlich Tom Brady, aber was steht denn noch daneben? Die haben Chris Hogan, die haben Julian Edelman, Josh Gordon, Gronkowski theoretisch, wenn er fit ist, Sony Michel, wenn er fit ist, aber auch James White macht einen super Job. Und jetzt, wenn man das Spiel jetzt, das Monday Night, glaube ich, war das Spiel von den Patriots, geguckt hat, Patterson als Running Back, hat Lukas schon angesprochen, auch einen unglaublich geilen Job gemacht. Also was Belichick und die Offense sich da einfallen lassen und Woche für Woche irgendwie wieder mit total absurden Dingen, die eigentlich, die keiner vermutet, hervorzaubern, ist schon beeindruckend. Ja, du sprichst es schon an, das Bills-Game, Monday Night Game, das war für mich eigentlich schon, das war auch für mich eine Überraschung. Ich hatte eigentlich gedacht, dass jetzt, wo Sony Michel sich eben verletzt hat und gegen die Bills jetzt leider nicht spielen konnte, dass James White und auch Kenyon Barner da eine größere Rolle übernehmen. Vor allem hatte ich echt gedacht, dass Belichick mal wieder mit Kenyon Barner einen relativ unbekannten Running Back aus dem Hut zaubert, der dann da plötzlich seine Möglichkeit bekommt zu glänzen. Hat mich aber dann noch mehr überrascht, in dem, dass er quasi Cordell Patterson als Hauptrusher aufgestellt hat, James White dagegen wieder hauptsächlich im Passgame mit eingebunden hat, wie man das ja so schon kennt. Wie gesagt, das war für mich irgendwie die größte Überraschung, aber auch schön zu sehen, sag ich mal, dass man Patterson eben auch als das benutzt, was er ist, nämlich quasi so ein bisschen so ein Jack of all Trades, der ja neben dem primären Kick-Return-Job, den er dann auch dieses Jahr übernommen hat, eben auch für solche Gimmicks in Anführungszeichen zum Einsatz kommt. Also das hat mir eigentlich schon sehr gut gefallen. Ja, Patterson ist doch allgemein, war das nicht auch der mit dem knapp 100 Yard Kickoff-Return gegen die Bears mit dem Touchdown? Ja, richtig, das war... Also das ist allgemein ziemlich beeindruckend. Wenn der mal Fahrt aufgenommen hat, gerade in den Special Teams, könnte das echt ein Problem für uns werden. In den Special Teams vor allen Dingen eben bei den Kickoff-Returns. Ich glaube, er hat mittlerweile 6 Kickoff-Return-Touchdowns, sowohl für die Raiders als auch für die Vikings, eben jetzt auch für die Patriots in seiner Karriere geschafft. Und den muss man eigentlich im ersten Drittel des Felds zu Boden kriegen, sonst ist der wahrscheinlich weg. Weil wenn der einmal Speed aufnimmt und irgendwo durchkommt, dann auf Wiedersehen. Der Kerl war, glaube ich, im College auch Sprinter. Also das wundert mich nicht, dass der ziemlich schnell ist. Und für mich eben auch ein Faktor, wo ich sagen muss, du hast es eben auch schon angesprochen, als wir über die Packers-Special-Teams diskutiert haben, dass da auch wieder ein Augenmerk von Belichick, glaube ich, drauf liegen wird, da eventuelle Schwächen durch sowas auszunutzen. Ja, ansonsten muss man aber ja sagen, Chapeau an die Bills-Defense. Also die Offense war ja mal richtiger Mist und trotzdem nur 2 Touchdowns zugelassen und 1 davon war ein Interception-Return. Also genau genommen haben sie einen Touchdown zugelassen, die Defense, und das ist ein Rushing-Touchdown von James White für 1 Yard. Also so richtig, richtig viel Punkte zugelassen haben sie ja nicht. Also das waren 4 Field Goals sonst. Im Prinzip ohne den Interception-Return 18 Punkte. So richtig in Fahrt ist die Offense nicht, oder? Also was glaubst du denn, wo hakt es denn da noch so ein bisschen? War Brady ja, also, einfach kalt in Buffalo? Kann natürlich auch sein. Ja, also was du ansprichst, ist schon richtig. Dabei da möchte ich auch, wie du das schon gesagt hast, die Bills Defense nochmal sehr hervorheben. Die haben echt einen guten Job gemacht. Gerade das Linebacker-Core von denen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jetzt mit Tremaine Edmonds, den sie ja dieses Jahr geholt haben, der als Rookie einen riesen Job macht. Dann haben sie Lorenzo Alexander. Also das Linebacking-Core der Bills ist höchst talentiert. Und Milano nicht zu vergessen. Milano macht auch einen super Job. Milano natürlich auch, genau. Also das Linebacker-Core von denen ist wirklich schon super, muss man sagen. Die haben auch einen echt klasse Job gemacht. Man darf aber auch eben nicht vergessen, dass die Bills Defense eben auch in der Secondary gar nicht mal schlecht ist. Da ist Tre'Davious White, da ist auch ein Ex-Packer, ich jetzt gerade den Namen vergessen, shame on me. Micah Hyde, genau, das war er. Die dann einen ziemlich guten Job machen und ja, die haben der Offense eigentlich über weite Strecken dann eben auch den Zahn gezogen letztendlich. Warum sie da nicht so richtig in Fahrt gekommen sind, ich weiß es nicht, ist vielleicht liegt es auch eben daran, dass, oder das ist so meine Theorie gewesen, dass das Linebacker-Core eben auch sehr gut darauf eingestellt war, auf die kurzen Pässe aus dem Backfield zu James White beispielsweise, was für viele Teams der bisherigen Saison eigentlich immer ein Problem dargestellt hat. Aber da waren sie extrem gut teilweise darauf vorbereitet. Und ich glaube, dass das auch eine Möglichkeit oder dass das auch ein Faktor war, der eben den Bills sehr geholfen hat, der Offense so ein bisschen den Zahn zu ziehen. Ja, so, dann haben wir so ein bisschen über alles mal gesprochen, kommen wir quasi zu unserer letzten Kategorie. Und das sind die Bold Predictions, beziehungsweise fangen wir erstmal an mit den Tipps. Was tippt ihr, wie geht das Spiel aus, Marco? Fängst du mal an? Ja, also ich glaube, nach dem Spiel gegen die Rams, dass wir uns definitiv nicht verstecken brauchen. Also ich gehe einfach mal von einer schönen 33 zu 23, zu einem 33 zu 23 Sieg aus. Ich glaube, dass die Defense auch ohne Clinton Dix durchaus mithalten kann, auch gegen eine tricky Offense. Auch unsere Linebacker, gerade White, gut verteidigen können und Gronk durchaus ein paar Dinger fangen wird, aber in Schach gehalten wird und dass unsere Offense endlich mal ins Rollen kommt. Eine schöne, balancierte Offense zwischen Run und Pass und dadurch dann schön über 30 Punkte am Ende rausspringen werden. So, 33, 23 von Marco. Max, was denkst du? Ich bin da gar nicht so weit davon weg. Ich sage, die Packers machen 4 Touchdowns. Übrigens, in den Bold Predictions kommt noch, wer sie macht. Gewinnen dann am Ende 24 gegen die Patriots. Die Defense hat mal wieder einen guten Tag. Die lassen zwar 400 Yards zu, das ist mir völlig egal, aber trotzdem nur 24 Punkte, behaupte ich jetzt. Okay, ich sehe das ähnlich. Also, Tom Brady spielt zu Hause in New England, ist ein bisschen wärmer als in Buffalo oder auch in Green Bay. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass der auch seine 2 Touchdowns, vielleicht noch einen dritten machen wird und dazu dann irgendwie 2-3 Field Goals oder sowas drauf. Also ich denke auch so Anfang, Mitte 20 Punkte von den Patriots sind gut. Wir hatten jetzt 23 und 24 schon, deswegen sage ich einfach, die Patriots machen nochmal 25 Punkte. Aber wir werden nochmal einen draufsetzen und wir gewinnen mit 34 Punkten und zwar 4 Touchdowns und 2 Field Goals von Mason Crosby. Und dann darf zum Schluss noch die Touchdowns oder die Field Goals von Mason Crosby? Natürlich die 4 Touchdowns von Mason Crosby. Nein, natürlich die Field Goals. Und ich zu dem Touchdowns komme ich in meinen Bold Predictions auch gleich nochmal. Aber erstmal darf Lukas noch als Patriots-Fan natürlich auch nochmal seinen Tipp abgeben. Ja, es ist ja schon erwähnt worden, der Heimbonus schlägt, glaube ich, wieder zu. Also ich denke, dass es am Ende wahrscheinlich eher ein Shootout wird als alles andere. Ich glaube allerdings, dass es nicht so hoch ausfällt, da ich denke, dass die Defense dieses Mal ein bisschen besser performt als sonst, nicht ganz so scheiße ist, wie es manch anderes Mal war. Die Offense wird dieses Mal, glaube ich, auch wieder besser drauf sein. Wie gesagt, es ist ein Heimspiel und da zeigt man sich normalerweise von seiner besseren Seite. So ein genaues Score zu tippen ist immer schwer, aber ich würde sagen, am Ende wird es ein 36 zu 28 für die Patriots. Pfui. Du hast Packers falsch ausgesprochen. Okay, also wir haben ungefähr alle ähnliche Tipps, mit dem Unterschied, dass Lukas in die falsche Richtung denkt. Dann haben wir natürlich noch unsere Bold Predictions. Würde ich in derselben Reihe nochmal durchgehen. Marco, deine Bold Prediction für das Spiel gegen die Patriots. Ich muss gerade erstmal nachfragen, wie genau er das da regelt. Also Bold Prediction ist ja im Prinzip einfach so ein Tipp ins Blaue. Irgendwas, was sehr unlogisch ist, was aber so eine minimale Chance hat. Und du darfst einfach mal was raushauen. Oder Max, fang du doch mal an und ich fang mal an. Deine Bold Prediction raus. Meine Bold Prediction ist, Aaron Jones kriegt endlich mal öfter den Ball. Die hatte ich schon öfter, die ist noch nie aufgegangen, deswegen bringe ich die jetzt einfach so lang, bis er aufgeht. Irgendwann muss es ja funktionieren. Irgendwann muss es mal funktionieren. 100 Yards macht er, 100 Rushing Yards, das wäre ja schon mal. Und 2 Touchdowns. Genau, und Aaron Rodgers wirft für 400 Yards. Das ist schon mal eine Ansage. Das wären 500 Offense Yards. Das wäre richtig krass. Dann aber wenig Punkte getippt im Vergleich, ne? Naja, sie waren bisher sehr ineffizient, jetzt sind sie halt mal nur ineffizient. So, meine Bold Prediction ist, dass Jair Alexander, der hat so ein geiles Spiel gemacht letzte Woche, der fängt diese Woche einen Pick 6 gegen Tom Brady. Oh, dann würde ich mich freuen. Oh ja. So, Marco, dann darfst du deine Bold Prediction. Ja, ich warte ja noch auf so ein richtiges Breakout-Game, kann man nicht sagen, aber ein richtig geiles Game von Mike Daniels. Der hat die Saison zwar gut gespielt, aber bisher noch nicht wirklich das, was er in den letzten Jahren gezeigt hat. Er hat gegen die Rams schon ein richtig starkes Spiel gemacht, finde ich. Also der hat keine Nummern produziert so, aber der, wie er mit den anderen Todd Gurley im Zaum gehalten hat, war schon unglaublich gut, finde ich. Da stimme ich durchaus zu. Aber der wird dieses Mal richtig schön Brady einmal erwischen, wird einen schönen Strip-Sack-Fumble produzieren, der dann in die Endzone getragen wird, am liebsten noch von einem schönen Dicken. Wenn das Daniels sein würde, würde ich mich noch mehr freuen. Kenny Clark würde ich es gönnen. Das wäre schön. Oh ja, absolut. Also so. Der spielt auch Wahnsinn, aber Daniels macht es diesmal. Und dann darf Lukas jetzt zum Ende nochmal raushauen. Was passiert? Was glaubst du, könnten deine Patriots irgendwie was reißen, um gegen uns zu gewinnen? Also ich glaube, James White fängt diesmal mindestens 2 Touchdowns. Er fängt 2 Touchdowns, da bin ich mir fast sicher. Wird wieder mindestens 8 Receptions haben. Und im Gegenzug dazu wird Sony Michel wieder dabei sein. Und 150 Yards und 2 Touchdowns beisteuern. Auf gut Deutsch, die Patriots spielen nur mit Running Backs. Könnte ich mir tatsächlich sogar vorstellen, da ich denke, dass durch die teilweise, ja, das Receiving Core, was auch immer so ein bisschen eine Wundertüte ist, denke ich mal, da wird es, glaube ich, nichts Außergewöhnliches geben. Ich schätze mal, das wird wirklich wieder, sofern Michel denn dabei ist, viel über die beiden Running Backs laufen. Vielleicht, worüber ich mich freuen würde, wäre tatsächlich das erste 100-Yard-Receiving-Game. Vielleicht noch Touchdown drauf von Josh Gordon. Aber mal schauen. Okay, also Lukas tippt auf 2 Rushing und 2 Receiving Yards von Running Backs. Max tippt nur auf 2 Rushing Yards von Running Backs. Und Marco und ich sind uns Touchdowns natürlich. Und Marco und ich sind uns einig, dass die Defense punkten wird von den Packers. Da haben wir so einiges vor im Sunday Night Game. Haben wir auch alles abgedeckt. Genau, also eigentlich ist alles da. Ich würde noch mal ganz kurz was sagen, warum das jetzt ein richtig gutes Spiel wird. Und zwar Sunday Night, das ist jetzt das zweite Mal nacheinander in New England, wo sie Football spielen. Bill Belichick ist der beste Coach, also mit der besten Winning-Statistik von 68%. Er spielt gegen den drittbesten Mike McCarthy mit 62,8%. Und auf der anderen Seite die Quarterbacks. Aaron Rodgers auf Platz 1 im All-Time-Passer-Rating mit 103,6. Tom Brady Dritter mit 97,6. Und im Touchdown-Interception-Ratio Rodgers Erster mit 4,1 und Brady Zweiter mit 3,0. Da ist doch alles angerichtet, oder? Haben wir Roman Motzkus hier drin? Ja, hallo Roman. Unser kleiner Roman. Naja, das hat aber, da muss ich ihm in letzter Instanz komplett zustimmen. Also egal, was sich da letztendlich von unseren Predictions erfüllt oder nicht, es ist eigentlich echt alles angerichtet für ein richtig, richtig geiles Sunday Night Football Game. Und deswegen gerade hoffe ich auch, dass es viele Punkte und viel Spektakuläres zu sehen gibt. Dem schließe ich mich an. Und damit würde ich unsere aktuelle Folge auch schon beschließen. Ich wünsche euch viel Spaß noch die Woche. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Habt richtig viel Spaß dabei, das Spiel zu gucken. Wenn ihr es live guckt, wenn ihr es nachguckt, lasst euch nicht spoilern. Das wird bestimmt ein richtig geiles Spiel. Und bis zum nächsten Mal. Go Pack Go. Ciao. Tschüss. Ja, dann danke nochmal, dass ich dabei sein durfte und hoffe, dass ich euch durch meinen Insight ein bisschen Mehrwert gebracht habe. Wünsche euch auch allen viel Spaß beim Spiel. Hoffe natürlich aber im Gegensatz zu vielen von euch wahrscheinlich aufs andere Team. Macht's gut. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir melden uns wieder nächste Woche nach dem Sieg gegen die Patriots und schauen dann voraus aufs Spiel gegen die Seahawks.